meine Seele mit Sehnsucht. Ich möchte von Herzen zu dir. Im Kampf des Lebens bist du meine Zuflucht. Schenk weiter mir Kraft für und für. Schenk mir deinen Sinn, mein Leben gehöre ganz dir. Ich danke für alle geretteten Brüder, die dir, Herr, den Weg folgen nach. Warum bin ich kraftlos, so matt und so müde? Warum ist mein Geist nur so schwach? Zu dir, Herr, ohne Herr zu dir hin, lass wohnen dein Geist, Herr, in mir. Regiere mein Herz, schenk mir deinen Sinn, mein Leben gehöre ganz dir. Warum, Herr, kann ich nicht mehr wirken wie früher? Warum ist mein Beten verharrt? Ich weiß noch wie damals, ich scheut keine Mühe. Doch jetzt ist's im Herzen so kalt. Schenk mir deinen Sinn, mein Leben gehöre ganz dir. Zu dir, Herr, ohne Herr zu dir hin, lass wohnen.